Let's turn to Matthew chapter 6. Matthäus Kapitel 6. And let's read. But let's pray first. Wir wollen beten. Lord, thank you for your word. Herr, danke für dein Wort. How it's a lamp unto our feet and a light unto our path. Wie es eine Leuchte auf unseren Weg und ein Licht auf unserem Pfad ist. Bless it tonight to our hearts. Segne es heute in unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Matthew chapter 6, verse 16. Matthäus 6, Vers 16. And whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. For they neglect their appearance in order to be seen fasting by men. Denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Truly I say to you, they have their reward in full. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. But you, when you fast, anoint your head and wash your face. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. So that you may not be seen fasting by men. Damit du nicht den Menschen als Fastender erscheinst. But by your Father who is in secret. Sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. And your Father who sees in secret will repay you. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. I found a great website for fasting today. Ich habe eine tolle Webseite bezüglich Fasten gefunden. And it's by Bill Bright. Und von Bill Bright ist die. Bill Bright was the founder of Campus Crusade for Christ. Bill Bright ist der Gründer von Campus Crusade for Christ. He died in 2003. Und er ist 2003 verstorben. And he lived from 1921. Also von 1921. And when he was about 19 years old, 1921 ist sein Geburtsjahr, und als er 21 war, about 20 years oder 20 old, Jahre alt, he was in college. Also er war noch Student. He made the Burning Heart Covenant with two other people. Hatte diesen Bund des brennenden Herzens mit zwei anderen Menschen geschlossen. A passion to pray. Eine Leidenschaft für das Gebet. A passion for purity. Eine Leidenschaft für die Reinheit. And a passion for God's purpose. Und eine Leidenschaft für den für die Bestimmung Gottes in meinem Leben. His ministry lasted about 50 years. Und sein Dienst hat ungefähr 50 Jahre lang gewährt. And Campus Crusade for Christ worldwide. Und Campus Crusade für Christus, das ist eine weltweite Organisation. During that time, in dieser Zeit, hat dann in dieser Zeit, brought about 50 million people to the Lord. Hat ungefähr 50 Millionen Menschen zum Herrn gebracht. About 200 countries. Und ist in ungefähr 200 Ländern vertreten. And he has fasted 40 days four times. Und er hat viermal 40 Tage lang hindurch gefastet. And he has this really great website. Und er hat diese echt tolle Webseite. That's very practical and it's very encouraging. Die sehr praktisch aufgebaut ist und sehr ermutigend ist. And if you go to the first, let's go to the second slide. It's Bill Bright, How to Fast. Und da erklärt eben Bill Bright, wie man fastet. Right, we'll come back to that. Wir kommen gleich darauf and he zurück. Said something interesting. He said that this text actually does not say. Und er hat etwas Interessantes gesagt, nämlich dass dieser Bibeltext hier nicht sagt, that we should not tell people that we're fasting. Dass wir den Menschen nicht sagen sollen, dass wir fasten. He said actually it's the most helpful thing you can do is to tell godly people that you're fasting. Er hat gesagt, das Hilfreichste ist es, wenn du gläubigen Menschen davon erzählst, dass du gerade fastest. I mean, here it's obvious when you look again that we are not to fast before men. Hier ist es sehr eindeutig, dass man nicht vor den Menschen fasten soll. And that's pretty obvious what was happening at that time. Und es scheint ziemlich offensichtlich zu sein, dass das damals der Fall war. They had fasting every Monday and Thursday. Sie hatten jeden Montag und jeden Donnerstag einen and Fasttag. So people would put these gloomy faces on. Und so haben die Menschen dieses verzerrte Gesicht aufgesetzt. So that everybody would know that they are fasting on those days. Damit jeder wusste eben, dass sie an diesen Tagen fasten. Unbedingt, you know, definitely. Also, it's like, das war eindeutig zu erkennen. I'm fasting, das war, ich habe hier Schmerzen, ich faste gerade. But he said that the most encouraging thing you can do is to have people praying for you while you're fasting and encouraging you in your fast. Aber das Ermutigendste ist, wenn Menschen für dich beten, während du fastest und dich auch ermutigen. And there's nothing wrong with sharing that you're fasting. Und es ist auch nichts dabei, wenn du das anderen sagst. Our leadership team has been fasting for 2 weeks now. Unser Leiterschaftsteam fastet seit 2 Wochen. You know, on and off, however they feel led, skip a meal, skip a day. Also es bleibt jedem selbst überlassen, vielleicht eine Mahlzeit auslassen oder einen ganzen Tag fasten. And it blesses me that this text comes up right now. Und es segnet mich, dass dieser Text genau in dieser Zeit jetzt drankommt. Our leadership team now has a 24-hour prayer chain. Unser Leiterschaftsteam hat jetzt so eine 24-stündige Gebetskette laufen. And we would like to invite the church to join that. Und wir möchten auch die Gemeinde dazu einladen, dass Leute daran teilnehmen, so wie sie sich halt geführt fühlen. Now watch, look what he says. This is the first. He says, this is Bill Bright. Fasting is the most powerful spiritual discipline of all the Christian disciplines. Und er schreibt hier, Fasten ist die kraftvollste, mächtigste geistliche Disziplin aller christlichen Übungen oder Disziplinen. Through fasting and prayer, the Holy Spirit can transform your life. Durch Fasten und Gebet kann der Heilige Geist dein Leben verändern. Fasting and prayer can also work on a much grander scale. Fasten und Beten kann auch auf in einem viel größeren Kontext funktionieren. According to the scripture, personal experience and observation, I am convinced that when God's people fast with the proper biblical motive, seeking God's face, not his hand, with a broken, repentant, and contrite heart, God will hear from heaven and heal our lives, our churches, our communities, our nation and world. Also ich bin überzeugt, dass wenn das Volk Gottes in einem richtigen biblischen Sinn, nämlich Gottes, Gott sucht, nicht seine Hand, also das Angesicht Gottes sucht, nicht seine Hand mit einem zerbrochenen, reuigen und zerknirschten Geist, wird Gott sie erhören vom Himmel her. Und wird ihr Leben heilen, unsere Gemeinden heilen, unsere Gemeinschaften, unser Land und die ganze Welt. So what he's saying is that when we fast, we're not seeking God's hand to do something. Also er sagt da, wenn wir fasten, dann suchen wir nicht die Hand Gottes, damit sie etwas tut. God will do something for sure. Mein Gott wird sowieso wird etwas tun, das ist sicher. But we're seeking God's face. Sondern wir suchen das Angesicht Gottes. And he goes on to say, fasting and prayer can bring about revival. Und er sagt, Gebet und Fasten kann Erweckung hervorbringen. A change in the direction of our nation. Eine Änderung in der Ausrichtung unseres Landes. The nations of the earth and the fulfillment of the Great Commission. Aller Länder dieser Erde und die Erfüllung des großen Missionsauftrages. The awesome power. Die unglaubliche Kraft. Can be released through you as you fast through the enabling of the Holy Spirit. Kann durch dich freigesetzt werden, während du fastest, so wie dich der Heilige Geist dazu befähigt. Fasting is the most neglected spiritual admonition. Fasten ist die am meisten vernachlässigte geistliche Übung. Yeah, or commandment. Oder Befehl, ja. So if you go to the website, you'll find these titles. Why you should fast. Und auf der Webseite findet ihr eben Antworten auf diese Fragen. Wie soll man fasten? How to fast. Wie fastet man? How long and what type of fast is right for you? Wie lang und was für eine Art des Fastens ist für dich die richtige? How to prepare yourself spiritually and physically? Wie bereitet man sich geistlich und physisch darauf vor? How to manage your schedule while fasting? Und wie man seinen Zeitplan organisiert, während man fastet? How to deal with the responses of friends and loved ones? Wie geht man mit dem Antworten oder Echos von Freunden und Geliebten um? Right, who are asking, why are you fasting? Die zum Beispiel fragen könnten, warum fastest du? Isn't this dangerous? Ist das nicht gefährlich? How to make your spiritual experience the best it can be? Wie machst du deine geistliche Erfahrung die beste, so gut wie möglich? How to maintain nutritional balance? Wie man ernährungsmäßige Balance hält. And health from beginning to end. Und die Gesundheit von Anfang bis zum Ende erhält. What physical benefits to expect? Welche physischen Vorteile man erwarten kann. And und wie man das Fasten bricht und wieder zurück zum normalen Tagesablauf in einer gesunden Art und Weise so zurückfindet. Www.billbright. Also es ist www.billbright.com/how-to-fast. Yeah. And you'll find it very encouraging. Und ihr werdet es sehr ermutigend finden. When we started to look into this building, Als wir angefangen haben, uns dieses Gebäude anzusehen, and, we met with the owner, und uns mit dem vormaligen Besitzer getroffen haben, oder eigentlich der Bevollmächtigte des Eigentümers, this was about 9 years ago. Das war vor 9 Jahren, das waren Markus und ich, it had to be 10 years oder vielleicht vor 10 Jahren. And, we sat down with them and they were giving us a price to rent this building. Und da haben wir uns mit diesen Leuten zusammengesetzt und sie haben uns einen Preis genannt als Miete für dieses Gebäude. And we were not happy with it. Und wir waren nicht glücklich mit diesem Preis. So I decided that I would pray and fast. Also habe ich entschieden, dass ich ja beten und fasten würde. And I just started to fast one day at a time. Und ich habe einen Tag nach dem anderen zu fasten begonnen, not knowing whether it would be a day or two, und wusste nicht, ob das jetzt einen Tag oder zwei Tage dauern würde oder vielleicht drei oder vier. And God just kept giving me the grace. Und Gott hat mir einfach immer weiter Gnade geschenkt. Und da waren es 10 und 12 Tage, 15, 18, 20, 21 Days. Dann waren es 24 and then it was 28 days. Und 28 Tage. And then God just said, stop. Und dann hat Gott gesagt, jetzt ist Schluss. And during this fast, und während dieser Fastenzeit we met with these people, haben wir uns mit diesen Leuten getroffen. Again. Also wir haben uns noch einmal mit ihnen zusammengesetzt. I said to them, look, I represent a community of people who are praying. Und ich habe gesagt, sehen Sie, ich vertrete hier eine Gemeinschaft von Leuten, die betet. They're praying for a miracle. Sie beten um ein Wunder. This price is not a miracle. Dieser Preis ist kein Wunder. They said, oh, this is a great price. Und sie haben gesagt, nein, das ist ein guter Preis. And we can rent this building tomorrow with this price. Und sie haben gesagt, wir könnten dieses Gebäude morgen um diesen Preis vermieten. So I said, fine. Und dann habe ich gesagt, ist gut. Then rent it. Dann vermieten Sie es. But, aber if God wants us to have it, wenn Gott will, dass wir dieses Gebäude haben, you will not find a renter. Dann werden Sie keinen Mieter finden. So 2 years later they called us. Und so kam es, dass Sie nach 2 Jahren uns angerufen haben. I believe it was 2 years. Ich glaube, es sind Markus 2 Jahre knows, vergangen. Markus, knows exactly. Markus kennt den genauen Zeitablauf. And they said, we want to make a deal. Und sie haben gesagt, wir möchten ins Geschäft kommen. Like, oh, you didn't rent the building. Und ich habe gesagt, aha, Sie haben das Gebäude also nicht vermieten können. So, we met with them. Und wir haben uns dann mit ihnen getroffen. And, I said, I'm still looking for a miracle. There's no miracle. Und ich habe gesagt, ich suche immer noch nach einem Wunder und das ist kein Wunder. And then somebody found an something in the newspaper. Und dann hat jemand etwas in einer Zeitung gefunden. That said, if it's a new law came out January 1st, 1998. Und da stand etwas über eine neue Gesetzesnovelle, 1989 war das. If you own a building, da stand, wenn Sie ein Gebäude besitzen and you have been collecting money und, for the building, und Sie Geld aufgespart haben, Rücklagen gemacht haben für das from Gebäude, the renters, also von den Mietern, but you've never used it, aber diese Rücklagen nie verwendet you wurden, have to give it to the newest renter. Dann muss es dem neuesten Mieter übergeben werden. It came out to about 400,000 shillings. Und da waren ungefähr 400.000 Schilling zusammen. And I thought, that's a miracle. Und ich habe gesagt, das ist ein Wunder. So we signed on the building, also haben wir das Gebäude unterschrieben, haben es gemietet and we took this place. Und haben jetzt diesen and Ort. 2 years ago we bought it. Und vor 2 Jahren haben wir es sogar gekauft. And, I just would like to talk a little bit about prayer and fasting. Und ich möchte ein bisschen über das Gebet und über das Fasten sprechen. I'm not an expert on the subject. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. I do pray without ceasing. Aber ich bete ohne Unterlass. And, sometimes it can be annoying. Und manchmal kann es direkt nervlästig sein. If I'm like I was sharing with somebody, if I'm playing a sport. Also wenn ich zum Beispiel Sport mache, I tend to pray while I'm playing. Dann tendiere ich dazu zu beten, während ich aktiv bin. Und Gott hat einmal gesagt, du kannst beten oder spielen, aber du kannst nicht beides gleichzeitig tun. Also ich meine, übergib das ganze Spiel, das ganze Match einfach mir und dann spiele einfach. So, I like to pray always. Also ich liebe es immer My wife and I, when we get in the car, we like to pray. Aber meine Frau und ich ins Auto einsteigen, dann lieben wir es gemeinsam zu beten. Throughout the day, we suggest, let's pray. Und auch so während des Tages schlagen wir einander vor, doch jetzt mal zu beten. We wake up in the morning, let's pray. Und in der Früh stehen wir auf. And when we're together in the living room, let's pray. Oder im Wohnzimmer beten. And at night, let's pray. Und am Abend. And we tend to pray without ceasing. Und da wird hier dient dazu zu beten, also ohne Unterlass zu beten. As our strength. More than we would fast and pray. Also das ist unsere Stärke mehr als dieses Fasten und das But Beten. We have fasted and prayed. Aber wir haben auch gefastet und and gebetet. We do believe in it and we have exercised it. Und wir glauben auch daran und wir haben es auch ausgeübt. And I would like to take out what he said about the motive in fasting. Und ich möchte gerne diese Aussage über das Motiv des Fastens von ihm herausnehmen. And if you turn to Psalm 27, und wenn ihr in dem Psalm 27 geht, he said, when we fast and pray, da schreibt er, wenn wir fasten und beten, don't seek the hands of God, also schreibt Bill Bright, dann sucht nicht die Hand Gottes, seek the face of God. Sondern sucht das Angesicht Gottes. And the face of God speaks of his presence. Und das Angesicht Gottes spricht von seiner Gegenwart. And in God's presence he reveals himself to us. Und in dieser Gegenwart offenbart sich er uns. We know in Psalm 16:11 in his presence is fullness of joy. Im Psalm 16:11 im Angesicht seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. And that joy comes from the Lord. Denn die Freude kommt von It's not a joy that I make up because I think I'm religious. Es ist nicht so eine Freude, die ich mir selbst zusammenbaue, weil ich denke, ich bin religiös. It's a joy because I really sense, oh my goodness, I'm in the presence of God. Es ist eine Freude, weil ich wirklich spüre, ich bin jetzt in der Gegenwart Gottes. And here in Psalm 27, this is a chapter I memorized one summer when we were in we were somewhere out there, I don't know, near Salzburg somewhere. Und Psalm 27 ist ein Abschnitt, den ich einmal auswendig gelernt habe, während wir irgendwo auf einer Freizeit waren. And I had challenged everybody that seminar to memorize a chapter. Und ich habe jeden an diesem Seminar in diesem Seminar herausgefordert, sich ein Kapitel einzuprägen. I think my wife you memorized not Psalm 91. Und ich glaube, meine Frau hat sich Psalm 91 ausgesucht. And I did Psalm 27. Und ich habe den Psalm 27 auswendig gelernt. And a lot of it I still know. Und vieles davon kann ich jetzt noch. Especially the beginning, I often recite to myself when I go to sleep. Den Anfang, den sage ich immer wieder vor mir her, wenn ich einschlafe. And but look at verse 7. Aber sehen wir uns mal den Vers 7 an. And this is something that comforted my heart since I was in my early 20s. Und das ist etwas, was meinem Herz Trost gegeben hat seit Anfang 20. When I was a very young Christian. In einer Zeit, wo ich ein sehr junger Christ war. And just at a Bible college. Und gerade aus dem Bible College. I think I was 22 years old. Ich glaube, ich war 22. I started to take one verse out of every psalm. Und ich habe dann angefangen, einen Vers aus jedem Psalm zu nehmen. And I put it on a card and I'd memorize it. Und habe ihn mir auf ein Kärtchen geschrieben und auswendig gelernt. And I chose the verses that I thought I would need the most in my spiritual walk. Und ich habe die Verse ausgesucht, von denen ich dachte, dass ich sie am meisten brauchen würde in meinem And verse 8 is the one I chose from Psalm 27. Und Vers 8 war der, den ich aus Psalm 27 ausgesucht habe. It says, "Hear, O Lord," in verse 7, when I cry with my voice. Also ab Vers 7, höre Herr, mit meiner Stimme rufe ich. And here I've always believed that it's so important to pray out loud. Und ich habe mir immer schon gedacht, dass es so wichtig ist, dass man laut betet. It's more accurate somehow. Es ist irgendwie präziser. And when I can think thoughts, also ich kann Gedanken denken and they wander, und die Gedanken wandern and they're not clear, und sie sind unklar, they're not exact, sie sind unscharf but when und ungenau. When you formulate words, aber wenn du Worte formulierst, something changes. Dann verändert sich etwas. You can think, Boy, I don't like this person. Und du denkst dir vielleicht, ich mag diese Person nicht. Or I don't like this situation. Oder ich mag diese Situation and nicht. And it's just going around in your mind. Und das dreht sich einfach so in deinen Gedanken. And you get on your knees. Und dann kniest du dich hin. And you try to say that to God. Und du versuchst das Gott zu sagen. Lord, I'm here to pray. Sagst Gott, ich bin hier um zu beten. I don't like my ich mag meine Well, Lord, let's see here. As I'm putting this into words, wenn ich das jetzt so in Worte fassen muss. First, I just want to say thank you, Lord. Zuerst mal möchte ich dir danken. And before I say anything weird, I just want to say thank you. Also, bevor ich jetzt irgendwas Komisches sage, danke. that you work all things to the good. Dass du alle Dinge zum Guten wirkst. And what I was going to say before, Lord, is und was ich vorher sagen wollte, kind of forgot, ist, ja, actually. Irgendwie habe ich ist mir jetzt entfallen. I just think, you know, in everything give thanks. Aber ich denke jetzt gerade an when we try to formulate words in our prayer life, wenn wir versuchen, Gedanken in unserem Gebetsleben you zu formulieren, watch what changes. Dann beobachtet mal, was sich da verändert. Hear, O Lord, when I cry with my voice, höre, and Herr, be gracious to me and answer me. Sei mir gnädig und erhöre mich. When you did say, seek my face. Mein Herz erinnert sich, suchet mein Angesicht. Has the Lord ever said to you, seek his face? Hat der Herr jemals zu dir gesagt, such mein Angesicht? Like, look for me. Er suche mich. Find me. Finde mich. I can be found. Ich kann gefunden werden. Seek me. Suche mich. Matthew 7:7. Matthäus 7, Vers 7. Ask and it shall be given. Bittet und es wird euch gegeben werden. Seek and you shall find. Sucht und ihr werdet finden. Knock and the door shall open. Klopft an und die Tür wird euch aufgetan werden. And it would be God that is calling us to seek his face. Und es ist Gott, der uns dazu ruft, sein Angesicht zu suchen. I remember sitting in a seminar one time. I must have been, I think, 28 years old or so. Und ich erinnere mich, ich saß einmal in einem Seminar. Ich glaube, ich war 28. And there was this banner on the wall. Und da war so ein Banner an der Wand. And it said prayer. Und da stand Gebet drauf. Prayer Army. Also Gebetsarmee. And the word prayer had like, it was like in neon lights. Und dieses Wort Gebet, das war wie so in Neonschrift geschrieben für mich. I know there are all these banners, but this one word just like was like on. Und da waren viele so Banner, aber dieses eine Wort hat einfach immer so geblinkt für mich. I couldn't get the banner out of my. I just kept looking at it like prayer. Ich konnte dieses Banner, diese Fahne irgendwie prayer. nicht loswerden. Es prayer. Sprach immer zu mir Gebet, Gebet, prayer, like, Gebet. I'm just staring at it, prayer. Ich habe so angestarrt. Kept just looking at this word prayer. Und habe dieses Wort Gebet like, why, angestarrt. I was thinking, this word is talking to me. Und ich habe gesagt, dieses Wort, das spricht zu mir. And warum? The Lord was calling me to seek his face. Und es war der Herr, der mich dazu aufgerufen hat, sein Angesicht zu suchen. And of course, he always calls us to seek his face, but there's special times when he really calls us to seek his face. Und natürlich, er will, dass wir ihn immer suchen, aber es gibt Zeiten, wo er das ganz besonders von uns will. Seek my face. My heart said to thee, thy face, O Lord, I will seek. Mein Herz erinnert sich, suche mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Isn't that amazing? Lord, thy face will I seek. Dein Angesicht, Herr, das suche ich. And it has to be sought. Und es muss gesucht werden. We have to go after it. Wir müssen ihm nachjagen. And fasting, according to Psalm 35:13, und Fasten, wie im Psalm 35:13, it humbles steht, our souls. Das er demütigt unsere Seele. In the eyes of the Lord, in den Augen des Herrn, when we truly fast, wenn wir wirklich fasten, before to seek his face, ja, um zwar fasten, um sein Angesicht not zu suchen, to seek the applause of men, ja, nicht um den Applaus von Menschen zu erhalten, though we can seek the support of men, obwohl wir die Unterstützung von Menschen schon suchen, you know, but if I'm gonna just walk around the streets, aber wenn ich jetzt einfach nur so herumgehe, dann trying to impress anybody, versuch vielleicht irgendjemanden zu beeindrucken, dass ich eine religiöse Person bin und jetzt faste. We're not talking about that. Darüber sprechen wir nicht. But to seek the Lord, sondern den Herrn zu suchen. And this obviously takes a bit of proactivity. Und das braucht offensichtlich auch ein bisschen Proaktivität. It takes initiative on our side. Es braucht eine Initiative von unserer Seite her. Verse 9, do not hide thy face from me. Vers 9, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Right? God can hide from us. Gott kann sich auch vor uns verstecken. Right? And to me, the Lord's presence has always meant that God has revealed something to me. Und für mich war es immer so, dass die Gegenwart Gottes bedeutet hat, dass Gott mir etwas zeigt. Now Psalm 68:18 was another verse I memorized. That is Psalm 66. Psalm 86:18 war auch so ein Vers, den ich mir gemerkt habe. And it says, if I regard sin in my heart, wenn ich Sünde in meinem Herzen hege, the Lord will not hear my prayer. Dann wird der Herr mein Gebet nicht and when we seek the Lord's face, und wenn wir das Angesicht des Herrn suchen, it's going to reveal at least two things to me. Dann wird das mindestens zwei Dinge für mich offenbar machen. He's going to show me the things that I'm doing that grieve him. Erstens, er wird mir die Dinge zeigen, die ihn traurig machen. We could call them the sins of commission. Wir können sie nennen, die Sünden der, des, des Übergehens, die wir begehen. Yeah. And then there's the sins that are sins because we don't do them. Aha, und dann gibt's auch Sünden, also Unterlassungssünden, Sünden, die wir nicht, the difference is Dinge, like, wir nicht tun. You know, I steal something. Also ich stehle etwas. And that's the sin of commission. Das ist also die Sünde des Begehens. The sin of omission is that there was someone who needed help and I didn't help them. Und die Sünde der Unterlassung ist, dass da jemand war, der Hilfe gebraucht hätte und ich habe ihm nicht geholfen. So when we seek the Lord's face, also wenn wir das Angesicht des Herrn suchen, we are humbling ourselves through fasting. Dann demütigen wir uns durch das Fasten. I'm sure it has a lot of different aspects to it. Ich glaube, dieses Fasten hat viele Aspekte. First, that God sees my heart, that I'm taking this quite serious. Erstens, dass Gott mein Herz sieht, und zwar, dass ich es jetzt wirklich ernst meine. That I'm going to sacrifice something to seek Him. Dass ich etwas aufgebe, um ihm zu suchen. Now, it doesn't have to just be food. Das muss ja nicht nur Essen sein. In our day and age, there's many things you could fast. In unseren Zeiten heute gibt's viele Dinge, von denen wir fasten können. Computer games. Von Computerspielen zum Beispiel. TV. Oder vom Fernseher. There's all kinds of stuff that we can fast from. Es gibt alle möglichen Dinge, von denen wir fasten können. I mean, even good things. I mean, not to say those are necessarily bad things, but sogar gute Dinge, also nicht, dass die gerade genannten schlechte, you know, Dinge things wären. That I normally, maybe I play a sport or something. Auch vielleicht Dinge, die ich schon normalerweise tue. I'm just going to skip that for that day and I'm going to spend it with the Lord. Den, also das lasse ich jetzt da mal aus und werde diese Zeit mit dem Herrn verbringen. I mean, yeah, and you can fast away things that are not so good actually. Und man kann auch Dinge durch Fasten weglassen, die nicht so gut, you know, sind. People who are couch potatoes and watch extensive television. Und Leute, die halt so gerne auf der Couch rumlungern und viel Fernsehen. How about just fast that away? Wie wäre es, wenn man das einmal wegfastet? For a week. Für eine Woche. For a week. Eine Woche lang. I'll die. Da sterbe ich. Yeah, that's it. You know, ja, humble yourself before the Lord and turn the television off for 3 days. Und dreh den Fernseher 3 Tage lang and for some people, they have a heart, like, oh, I'll have a heart attack. Und manche Leute sind dann schon knapp am try it for a day, try it for an evening. Probier's einen Tag lang oder einen Abend lang. God looks at the heart, so, 1 Samuel 16:7. Ja, Gott sieht das Herz an, Psalm 1. Samuel 16. Yeah, 1 Samuel 16:7. 16:7. So it's not a matter of focusing on what I'm giving up. Also es geht nicht darum, sich auf das zu konzentrieren, was ich gerade aufgebe. Like, wow, I hope God is impressed, man. I am so hungry. Also so, ich hoffe, Gott ist jetzt wirklich beeindruckt, denn ich habe mächtig Hunger. I'm dying here. Und ich sterbe hier. I just gotta have a burger. Oh. Ich muss jetzt einfach so einen Burger haben. I hope this really impresses you. Ich hoffe, das beeindruckt dich jetzt. That you would move your hands for me. Dass du deine Hand für mich in Bewegung but setzt. We're missing the whole point, because also, da gehen wir an der ganzen Sache vorbei. Now we're focused on food and we're dying. Denn wir sind total konzentriert auf das Essen. But wir we're sterben. Not seeking the Lord's face. Aber wir suchen überhaupt nicht das, die Gegenwart Gottes. And, so we can fast many different things. Also kann man von vielen Dingen fasten. You can just fast a meal. Man kann auch einfach eine Mahlzeit durch Fasten auslassen. You can fast from after dinner till the next dinner. Man kann von nach dem einen Essen bis zum nächsten Essen. No, fasten. From after dinner. Also nach dem Abendessen. Yeah, to the next day's Abendessen. You bis know, zum next, Abendessen des nächsten Tages. Is a nice way to fast also. Is a nice way das ist auch eine sehr schöne Art zu fasten. So, now if you think of fasting as humbling myself before the Lord. Also wenn man Fasten als sich demütigen vor dem Herrn sieht. Then you think of Hebrews 4:16. Und man denkt an Hebräer 4:16. That we come boldly into the throne of grace. Dass wir mutig vor den Thron der Gnade. And this is such a picture of coming into the Lord's presence. Und das ist so ein Bild dafür, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen. We come boldly into the throne of grace. Wir kommen ohne Angst zu diesem Thron der Gnade. To receive mercy. Um Gnade zu empfangen. For the things that we did not, the sins that we committed. Für die Sünden, die wir begangen haben. And to receive grace. Und um Gnade zu erhalten. In time of need. In Zeiten der, so, der Not. We're looking at a few things that God is going to do. Also wir sehen uns ein paar Dinge an, die Gott tun wird. He's going to show me the things he doesn't want me to do. Er wird mir die Dinge zeigen, die ich lassen soll, that die ich nicht are deep soll, in my heart, maybe attitudes. tief in meinem Herzen sind, Einstellungen certain behavior, oder gewisse Verhaltensweisen. And he's also going to reveal his purpose to me. Und er wird mir auch den Sinn den in meinem Leben zeigen. As we see in Acts chapter 13, verse 2, so wie in Apostelgeschichte 13, Vers 2, where the disciples were fasting and praying, wo die Jünger gebetet und gefastet haben and ministering to the Holy, ministering to God, und Gott gedient haben. And the Holy Spirit showed them who they should separate unto the work. Und dann hat der Heilige Geist ihnen gezeigt, wen sie aussondern sollen für das Werk. So first, the first thing is that God's not going to speak to us if there's sin in the heart. Also erstens, Gott wird nicht zu uns sprechen, wenn Sünde im Herzen ist. Psalm 66, 18. Psalm 66, right? Vers 18. If I harbor sin in my heart, also wenn ich Sünde in meinem Herzen hege, the Lord will not hear my prayer. Dann wird der Herr mein Gebet nicht hören. Proverbs 28:9, I believe it is. Sprüche 28:9 says, if I turn my ear from the word, wenn ich mein Ohr vom Wort abwende, from the law of God, vom Gesetz Gottes, even my prayer is an abomination. Dann ist sogar mein Gebet ein Greuel. And most of the time when we're praying, we are listening to God more than speaking to God. Und meistens, die meiste Zeit, wenn wir beten, besteht darin, auf Gott zu hören. And whenever I ask the Lord, Lord, speak to me. Und immer wenn ich den Herrn darum bitte, Herr, bitte sprich zu mir. Really, I think I've talked enough. Und ich dann sage, ich glaube, ich habe jetzt wirklich genug geredet. I really have anything more to say. Es gibt eigentlich nichts mehr, was ich sagen könnte. The Lord always says to me, go to my word. Dann sagt der Herr immer, geh in mein Wort. Go to my word and I'll speak to you. Geh in mein Wort und ich werde zu dir sprechen. Don't just lay there in La La Land. Also lieg da nicht einfach rum in diesem La La Land. Unless you want to recite scripture to yourself. Es sei denn, du willst jetzt da Schrift irgendwie auswendig vor dir. And sometimes I do. I just start reciting chapters I've memorized. Und manchmal mache ich genau das. Ich spreche einfach diese Kapitel in meinem Kopf durch, die ich mir auswendig gelernt habe. Or I start thinking of themes. Oder ich denke über gewisse Themen and verses that I've memorized come back. Und die Verse, die ich mir gemerkt habe, die kommen dann and, zu einer and the Lord speaks. Und der Herr spricht. But God speaks when we're in his word. Aber Gott spricht, wenn wir in seinem Wort sind. When we trust him in humility. Wenn wir ihm vertrauen in Demut. And I want to just you to turn to 2 Chronicles chapter 7. Und ich möchte, dass ihr in 2. Chroniker Kapitel 7 geht. Bill Bright mentions this on his website. Und Bill Bright erwähnt das auch auf seiner Webseite. And it appears to be one of his favorite verses. Und das dürfte einer seiner Lieblingsverse sein. And we can apply this to our church and to our country. Und wir können das auch auf unsere Gemeinde und auf unser Land anwenden. 2 Chronicles chapter 7. 2. Chroniker 7. Starting with verse 14. Beginnend in Vers 14. And my people who are called by my name. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, humble themselves. Demütigt sich. Now put Psalm 35:13 right there. Und jetzt stell dir mal den Psalm 35:13 da hinein. Fasting. Fasten. Is a way to humble myself. Ist eine Art der Demütigung. And that's how he sees this. Und so sieht er das auch. So he sees it as, if my people who are called by my name. Also er sagt, mein Volk, das nach meinem Namen benannt ist, humble themselves by fasting, demütigt sich durch Fasten and prayer, und sie beten and seek my face, und sie suchen mein Angesicht and turn from their wicked ways, und kehren um von ihren bösen Wegen. Then, and we could almost say then and only then, dann, und wir könnten sagen dann und nur dann, I will hear from heaven, werde ich vom Himmel her hören, will forgive their sin, und ihre Sünden vergeben, and will heal their land, und ihr Land heilen. So we see the two things. We see the forgiving of sin. Also wir sehen diese zwei Dinge, die Vergebung der Sünde, dealing with the negative, das Negative, das abgehandelt wird, the mercy of God that we find, that we receive at the throne of grace, die Barmherzigkeit, die wir bei Gott finden, die vom Thron der Gnade kommt, and the healing. Und die Heilung. The positive side. Ja, die positive Seite. I mean, they're both positive, of course. Natürlich beides positive Seiten. But receiving grace. Sondern es ist dieses Gnade empfangen. And I like to see grace as God revealing himself to me, something about himself to me. Und ich sehe Gnade gerne als etwas, das Gott über sich mir offenbart. Like that God will show me his plan for my life or something. Also, dass Gott mir zum Beispiel den Plan für mein Leben zeigt. And I've said this before, but when Mary and I, we just got married. Und ich habe das vorher schon gesagt, als Mary und ich, als wir jung verheiratet waren. We were living in Springfield, Massachusetts. Und wir waren in Springfield, Massachusetts daheim. And I was going to early morning prayer. Und ich ging da zu dem Frühgebet, zum Morgengebet. Three times a week. Und dreimal in der Woche war ich da anwesend. It was at 6:30. Und das war immer um 6:30. And I was so tired, boy. I thought. Ich war einfach so müde. Because I had to work all day on the construction site and. Denn den ganzen Tag hatte ich ja eben auf der Baustelle gearbeitet. And then I had this whole full schedule with all the stuff in the week, and I thought. Und der Kalender war einfach so voll die ganze Woche mit all diesen Terminen. Anyway, by his grace, I was dragging my body there. Aber durch seine Gnade und ich habe meinen Körper wirklich dorthin geschleppt. I would just sleep there. I was so tired. Und bin dort immer so eingenickt. And people would make fun of me. And Leute haben sich über mich lustig gemacht. And I came into this time where I couldn't find God. Und es kam dann diese Zeit, wo ich Gott nicht finden konnte. And that's what it says in Psalm 13:1. Und das steht eben auch in Psalm 13:1. Psalm 28:1. Ab Psalm 28:1. It says, Lord, if you keep silent, sag Herr, wenn du Stille hältst, I will be like him that goes into the grave. Dann werde ich sein wie der ins Grab fährt. And God had hid his face from me. Und Gott hat sein Angesicht von mir verborgen. And I could feel it. Und ich konnte es direkt spüren. Ich konnte es I had lost his joy. Ich hatte seine Freude verloren. And I was pleading with God. Und ich habe also Gott wirklich gebeten. And I believe I even wept on the bed, I think. And you asked me what the problem. I think so. Und ich glaube, remember? Dass ich sogar einmal auf dem Bett geweint habe. Living in Holyoke. Also wir haben. And I was really in deep, like a deep depression. Also ich war echt in einer tiefen Depression. And I was crying out to God, what is this? Und ich habe zu Gott gerufen, was ist das? And I was seeking his face. Und ich habe ihn gesucht. Seeking his face. Hab sein Angesicht and gesucht. And then I got mad at him. Und dann wurde ich auf ihn wütend. And I said, God, if you don't talk to me, und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du nicht zu I'm mir sprichst, run away. Dann werde ich davonlaufen. I'm gonna run to Europe. Und dann laufe ich nach Europa. And when I said that, und als ich das gesagt hatte, all the lights went on. Gingen alle Lichter an. And my smile went from ear to ear. Und mein Lächeln, mein Grinsen ging von and einem I could Ohr bis sense zum anderen. His presence. Und ich konnte seine Gegenwart spüren. Like immediately. Sofort. And within 5 seconds. Also wirklich innerhalb von 5 Sekunden. I said to my wife, und da habe ich zu meiner Frau gesagt, I know. What God wants. Ich weiß jetzt, was Gott will. And she said, what? Und sie hat gesagt, was ist es? I said, he wants us to move to Europe. Ich gesagt, er will, dass wir nach Europa gehen. Now. Jetzt. And not wait. Und nicht warten. Now. Jetzt. Plan now and go ASAP. Plane jetzt und gehe so rasch wie möglich. And she said, are you sure? Und sie hat gesagt, bist du dir sicher? I said, I am so sure. Ich bin mir so sicher. I am absolutely sure. Ich bin mir völlig sicher. I was so sure, I got it on the phone and I called someone in Europe and I said, ich war mir so sicher, ich bin gleich zum Telefon und habe jemanden in Europa angerufen. Pastor Ben, who was here at that time. Pastor Ben. I said, I'm coming over. Me and Mary are coming over. Und ich sagte, Mary und ich, wir werden kommen. Like, Rob, what time is it? Und er sagte, Rob, wie spät ist es I don't jetzt? Know. Ich sagte, keine Ahnung. It's 10 o'clock. 10 Uhr. He says it's 4 in the morning here. Er sagt, es ist 4 Uhr früh. Can you call me back tomorrow? Da kannst du mich vielleicht morgen nochmal anrufen? Sure, but we're coming. Ich sagte, ja, klar kann ich machen, aber wir kommen and trotzdem. I was out of my mind. Also ich war total weg. And this is the other side. Und das ist die andere Seite. Of what happens when we seek the face of God. Von dem, was passiert, wenn wir das Angesicht Gottes suchen. He's going to show us deep things inside of us. Er wird uns Dinge zeigen, die tief in uns drin liegen. And that might even frighten us. Und die uns vielleicht sogar verstören, erschrecken werden. And he wants us to be honest. Und er will, dass wir ehrlich sind. Talk to him. Mit ihm sprechen. He wants us to read his word. Er möchte, dass wir sein Wort lesen. And he will speak to us. Und er wird zu uns sprechen. And then he will show us. Und dann wird er uns etwas zeigen. Things about himself and about his plan for us. Dinge über sich selbst und über seinen Plan für uns. And just to close, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Und nur zum Abschluss 2. Korinther 12, Vers 9. Paul was before the Lord and he had this thorn. Paulus war vor dem Herrn und er hatte diesen Dorn, diesen Stachel im Fleisch. And he kept praying and praying and praying. Und er hat gebetet und gebetet. So I prayed three times. Und er schreibt, dass er dreimal gebetet that hat. May have been three times in that hour. Also I mean, vielleicht dreimal in einer Stunde. When you got a thorn, you don't just pray three times in your life for it, you know. Also ich meine, wenn du wirklich einen Stachel, also einen Dorn im Fleisch hast, dann wirst du nicht dreimal im Leben dafür beten. And then he said, and then the Lord said to me. Und dann sagte er, der Herr hat zu mir my gesagt. My grace is sufficient. Meine Gnade ist genug. Like my presence is enough. Meine Anwesenheit ist genug. Seek my face. Such mein Angesicht. And in my presence I will tell you everything you need to know. Und in meiner Gegenwart werde ich dir alles sagen, was du I will willst. Show you in Psalm 139:23. Ich werde dir zeigen im Psalm 139:23. Things that are hurting you. Die Dinge, die dich verletzen. And then I will show you my plan for your life. Und dann werde ich dir auch den Plan für dein Leben zeigen. And this happened in Acts chapter 9 with Saul of Tarsus. Und das ist auch in Apostelgeschichte 9 passiert mit Saulus von Tarsus. And there was Saul and he was on the road to Damascus. Und da war dieser Saulus auf dem Weg nach Damaskus. The Lord smote him. Und der Herr hat ihn zu Boden geworfen. He was blinded. Er wurde geblendet. He was led by the hand to Damascus. Und dann an der Hand nach Damaskus geführt. He was in a house on the street called Straight. War auf einer Straße in einem Haus, die gerade genannt wurde. Blind. Und war blind. And he laid there. Und er ist dort gelegen. And he fasted. Und er hat gefastet. And he prayed. Und er hat gebetet. And then the Lord appeared to a man, Ananias. Und dann ist der Herr einem Mann erschienen, dem Ananias. And he said, I want you to go to the street called Straight. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du in die Straße gehst, die gerade genannt wird. Because there's a man who's praying. Denn es gibt dort einen Mann, der betet. And this is what you're going to say to him. Und das wirst du zu ihm sagen. And I think it's verse 15 and 16. Und ich glaube, es ist Vers 15 und 16. You will tell him how much he must suffer for my sake. Du wirst ihm sagen, wie sehr er noch um meinetwillen leiden wird müssen. Right, God revealed his purpose to Saul of Tarsus in this time of seeking his face. Gott hat dem Saulus von Tarsus seinen Plan offenbart in der Zeit, als er sein Angesicht gesucht hat. And so the circumstances that come into our life. Und so Umstände, die in unser Leben kommen. If we can see them as a time where God is calling us to seek his face. Wenn wir sie so wahrnehmen können, als eine Zeit, wo wir Gottes Angesicht suchen sollen. And this is, you know, because of my home situation as a child. Und besonders wegen meiner Situation zu Hause als Kind. Where I every single night when I went to sleep. Wo jeden einzelnen Abend, als ich mich zu Bett legte. I feared. Ich mich gefürchtet habe. That my father would hurt my mother. Dass ich befürchtet habe, dass mein Vater meiner Mutter wehtun würde. Because of that fear. Und wegen dieser Angst I slipped onto my knees every single night as a child. Bin ich jeden einzelnen Abend auf meine Knie gegangen. Every single night. Jeden Abend. And I felt like if I didn't pray, then something would happen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wenn ich nicht beten würde, dann würde etwas passieren. And it continued till I was 18. Und das ist so weitergegangen, bis ich 18 Jahre Until alt war. Until the day I got saved. Bis zu dem Tag, an dem ich errettet wurde. I was wurde. Praying on my knees. Bis zu diesem Tag habe ich auf meine Knie gebetet, als ungeretteter Mensch, der Gott gefürchtet hat. Und Gott hat seinen Plan offenbart. So, check out the site, the website. Also schaut euch diese Website an. It's very encouraging. Sie ist wirklich sehr, sehr ermutigend. And, let's seek the Lord's face. Und lasst uns das Angesicht des Herrn suchen. For our own lives, für unser eigenes Leben, for our church, für unsere Gemeinde, for this country, und für dieses Land, for the world. Für die ganze Welt. Just to end. Bill Bright fasted 4 times for 40 days. Bill Bright hat 4-mal 40 Tage lang gefastet. For world missions. Für und zwar mit dem Anliegen der Weltmission auf dem Herzen. And God honored his prayers. Und Gott hat seine Gebete geehrt. So Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. Thank you for your word. Danken dir für dein Wort. Thank you that you speak to us. Danken dir dafür, dass du zu uns sprichst. You allow us to find you. Du erlaubst es uns, dich zu finden. And you reveal yourself. Und du offenbarst dich. Your holiness. Deine Heiligkeit. And your purpose. Deinen Sinn. And your grace. Deine Gnade. And your mercy. Deine Barmherzigkeit. And your faithfulness. Deine Treue. And so much about you. so viel über dich. And things about us. Und auch Dinge über uns. And Lord, we just pray Herr, wir beten that, heute einfach, that this message would find a place in our hearts. Dass diese Botschaft einen Ort in unserem Herzen findet. We ask in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen.